will mehr von dir, mehr von dir. Gib mir deine Hilfe, sonst endlich zu mir gehen, zu mir gehen. Das sollte jemals tun, jemals tun. Spiel jetzt nicht den Kühlen, deine Finger zu deiner Haut. Wir schwimmen in Musik, die Musik. Bis tief hinab in den Weltraum. Heiser, feuchter Traum, feuchter Traum. Brech die alten Regeln, setz uns die Sprache schöner als Musik. Wir schwimmen in Musik, in Musik.